Am 13. Februar gab es die Kundgebung im Geheimlager Baekdusan, auf der man einen Eid dazu ablegte, den Genossen Kim Jong-il ewig hoch zu verehren und unter der Leitung der Partei der Koreanischen Revolution zu vollenden. Daran nahmen Teil der Vizemarschall der Koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der Koreanischen Volksarmee, die Funktionäre der Partei und Militärorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, der Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der Koreanischen Volksarmee, die Kommandeure und Mitglieder der Baustoßtruppe der 206. Division, die leitenden Mitarbeiter und die verdienstvollen Personen im Bezirk Ryanggang und im Kreis Samjiyon. Auf der Kundgebung hielten der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Oh Soo-yong, der Vizemarschall der Koreanischen Volksarmee, Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der Koreanischen Volksarmee und der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Jun Yong-nam, die Reden. Danach knallte am Himmel der heiligen Stätte der Revolution das Feuerwerk.